hab dich geliebt, ich hab dir vertraut. Verfickte Schlampe, du hast grad selbst ein Leben versaut. Du denkst wirklich, alles wäre okay. Wirklich? Fick dich, Hure. Du hast nichts kapiert, du darfst nicht, dass sie rausgeht zu deinem Eck, kriegst du Sau. Geh mit deinem Schraub zu ihm hin, das Ficken bis fremd gegangen. Ich verliere es, du stech dir die Augen aus, damit es dich bis ins kleinste Detail des Blutes da liegst und nicht mal weiterhin Terror beim Schießen. Komm an, heute bei mir die Augen ausschütten, nicht mehr zu stampfen, so wie mein Schwanz auch. Du hast meinen Stolz verletzt, du war der größte Fehl. Ich mach dein Leben zu Hölle, nichts bleibt Schema. Tu's auf gute Freund, denk schwer zu dumm. Fick dich, eck dich und dir alles rum. Hätte ich ins Volk gewusst, was für eine Schlampe du bist, hätte ich dich nur zum Ficken besitzt. Du hast mein Vertrauen gebraucht, ich hab dir alles geglaubt, dass du mit Kunst Frontschrein gehst. Hatte es dir verbaut. Ich mach dir dein Leben kaputt, sodass du noch aus deinem Fenster guckst. Keine Freunde, keine Barme, wieder wird jemand zu dir meine Maus sagen, dumme Schlampe. Das ist die Abrechnung für diese ganz verfickten Verräter. Ich bin das viele Killer und mache jeden von Stein. Fick dich doch, du Hure, fick dich doch, du Spinner. Ich sitz mit meiner Gun in eurem Zimmer. Shakeslander, so wurde ich genannt. Jetzt bin ich schon als Killer bekannt, weil ich jeden Disse-Ficker soll. Scheißfotzen in den Grab schicke, weil der Ficker wacht am Schnittegang. Zweitens bis jetzt noch lieber gegangen, so fange ich mein Schreck immer und immer wieder von neuem an. Du bist kein Gangster, du bist ein Spinner. Ich schlag's mit meinen Reim zusammen, du Penner. Ich rechne jetzt mit jedem von euch ab. Komm, du Spaß hast, du musst das nichts. Sagst, was nennt sich Freund? Ha? Ich spuck auf dich, ich spuck auf dein Ego und trete noch dein Stolz zusammen. Du auf die ganze Seite, kommt doch mal zusammen. Du hast nichts gelehrt, du hast nichts kapiert. Ich mach Schlampe so weit fertig, bis sie elendig krepiert. Das ist die Abrechnung für diese ganze Fick. Verräter, ich bin dort ziehe Killer, mache jeden von kalt. Fick dich noch, du Hure, fick dich noch, du Spinner. Ich sitz mit meiner Gun in eurem Zimmer.